NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 16. von 32 Abschnitten. In schwermütiger Stimmung, so hörten wir zuletzt, ist Anton Reiser nach den Osterferien 1773, die er bei seinen Eltern verbrachte, nach Hannover zurückgekehrt. Er ist jetzt 16 Jahre alt und sein äußeres Leben ist gänzlich in Unordnung geraten. Umso euphorischer und entzündlicher gebärdet sich seine Fantasie. Im Frühjahr gastiert die Ackermannsche Schauspielgesellschaft in Hannover und mit ihr die besten Schauspieler der Zeit. Das Geld, das Anton früher zum Antiquar getragen hat, um seine Leselust zu stillen, verwendet er jetzt allabendlich für Theaterbesuche. Und er zahlt einen hohen Preis für seine Theaterleidenschaft. Denn der Rektor kündigt dem spät nach Hause kommenden die Unterkunft. Und auch auf die Fürsprache des Pastors Marquardt kann er nicht mehr rechnen. Er gibt auch, bis auf den allerletzten beim Schuster, seine Freitische auf und hungert. Mit einer Art von schrecklichem Wohlbehagen sah er seinen Körper ebenso gleichgültig wie seine Kleider von Tage zu Tage abfallen, schreibt Moritz über Antons selbstzerstörerische Anwandlung. Anton greift zu einem Spiel, mit dem er auch schon früher seine Neigung zur Selbstzerstörung umgelenkt hat. Mit einem Hammer und verbundenen Augen drischt er auf ein Heer aus Kirsch- und Pflaumenkernen ein. Und blindlings zerschmettert er so seine steinernen Soldaten und zählt nach der Schlacht die Überlebenden. Er schließt sich jetzt auch zwei Mitschülern an von eher zwielichtigem Charakter, Randfiguren wie er, und ihre gemeinsamen Unternehmungen entfernen sich weit vom Ideal der Tugend, das Anton einst vorgeschwebt hatte. Hören Sie wieder Peter Lieck. Er dachte sich aber unter diesem Namen etwas viel zu Allgemeines und dachte dies Allgemeine viel zu dunkel und mit zu weniger Anwendung auf besondere Vorfälle, als dass es ihm je hätte gelingen können, auch den aufrichtigsten Vorsatz, tugendhaft zu sein, auszuführen. Denn er dachte immer nicht daran, wo er nun eigentlich anfangen sollte. Einmal kam er an einem schönen Abend von einem einsamen Spaziergange zu Hause, und der Anblick der Natur hatte sein Herz zu sanften Empfindungen geschmolzen, dass er viele Tränen vergoss und sich in der Stille gelobte, von nun an der Tugend ewig getreu zu sein. Und da er diesen Vorsatz fest gefasst hatte, so empfand er ein so himmlisches Vergnügen über diesen Entschluss, dass es ihm nun fast unmöglich schien, je von diesem beglückenden Vorsatze wieder abzuweichen. Mit diesen Gedanken schlief er ein. Und da er am Morgen erwachte, so war es wieder so leer in seinem Herzen. Die Aussicht auf den Tag war so trübe und öde. Alle seine äußeren Verhältnisse waren so unwiederbringlich zerrüttet. Ein unüberwindlicher Lebensüberdruss trat an die Stelle der gestrigen Empfindung, womit er einschlief. Er suchte sich vor sich selbst zu retten und machte den Anfang, tugendhaft zu sein, damit, dass er auf den Boden ging und in Schlachtordnung gestellte Kirschkerne zerschmetterte. Dies nun zu unterlassen und stattdessen etwa in dem alten Virgil, den er noch hatte, eine Ekloge zu lesen, wäre der eigentliche Anfang zur Ausübung der Tugend gewesen. Aber auf diesen zu geringfügig scheinenden Fall hatte er sich bei seinem heldenmütigen Entschlusse nicht gefasst gemacht. Wenn man die Begriffe der Menschen von der Tugend prüfen wollte, so würden sie vielleicht bei den meisten auf ebensolche dunkle und verworrene Vorstellungen herauslaufen. Und man sieht wenigstens hieraus, wie unnütz es ist, im Allgemeinen und ohne Anwendung auf ganz besondere und oft geringfügig scheinende Fälle von Tugend zu predigen. Reiser wunderte sich damals oft selbst darüber, wie seine plötzliche Anwandlung von Tugendeifer so bald verrauchen und gar keine Spur zurücklassen konnte. Aber er erwog nicht, dass Selbstachtung, welche sich damals bei ihm nur noch auf die Achtung anderer Menschen gründen konnte, die Basis der Tugend ist. Und dass ohne diese das schönste Gebäude seiner Fantasie sehr bald wieder zusammenstürzen musste. So oft es ihm während dieses Zustandes noch möglich gewesen war, einige Groschen zusammenzubringen, so oft hatte er sie auch in die Komödie getragen. Da aber die Schauspielergesellschaft in der Mitte des Sommers wieder wegzog So war nun eine Wiese vor dem neuen Tore nicht nur das Ziel seiner Spaziergänge, sondern fast sein immerwährender Aufenthalt. Er lagerte sich hier zuweilen den ganzen Tag auf einen Fleck im Sonnenschein hin oder ging längst dem Flusse spazieren und freute sich vorzüglich, wenn er in der heißen Mittagsstunde keinen Menschen um sich her erblickte. Indem er hier ganze Tage lang seinen melancholischen Gedanken nachhing, näherte sich seine Einbildungskraft unvermerkt mit großen Bildern, welche sich erst ein Jahr nachher allmählich zu entwickeln anfingen. Sein Lebensüberdruss aber wurde dabei aufs Äußerste getrieben. Oft stand er bei diesen Spaziergängen am Ufer der Leine, lehnte sich in die reißende Flut hinüber, indes die wunderbare Begier zu atmen mit der Verzweiflung kämpfte und mit schrecklicher Gewalt seinen überhängenden Körper wieder zurückbog. Auf diese Weise brachte er 12 schreckliche Wochen seines Lebens zu, bis ihn endlich der Pastor Marquardt durch die dritte Hand selbst wissen ließ, dass er sich seiner wieder annehmen wolle, sobald er sich zur ernstlichen Abbitte und Reue über sein Betragen bequemte. Dies erweichte endlich sein Herz, da er über dem seines hartnäckigen Trotzes und des darauf folgenden langwierigen Elendes müde war. Er setzte sich hin und schrieb einen langen Brief an den Pastor Marquardt, worin er sich selbst mit der größten Erbitterung gegen sich herabsetzte, sich als den unwürdigsten Menschen schilderte, den je die Sonne beschienen habe, und sich kein besser Schicksal prophezeite, als dass er dereinst vor Armut und Dürftigkeit unter freiem Himmel das Ende seines Lebens finden würde. Kurz, dieser Brief war in den überspanntesten Ausdrücken der Selbstverachtung und Selbstherabwürdigung, die man sich nur denken kann, abgefasst und war doch nichts weniger als Heuchelei. Reiser hielt sich wirklich damals für ein Ungeheuer von Bosheit und Undankbarkeit und schrieb den ganzen Brief an den Pastor Marquardt mit einer Erbitterung gegen sich selbst nieder, wie sie vielleicht nur bei irgendeinem Menschen möglich ist. Er dachte nicht daran, sich zu entschuldigen, sondern sich noch immer mehr anzuklagen. Indes sah er doch so viel ein, dass die Wut, Romanen und Komödien zu lesen und zu sehen, die nächste Veranlassung seines gegenwärtigen Zustandes war. Aber wodurch ihm das Lesen von Romanen und Komödien zu einem so notwendigen Bedürfnis geworden war, alle die Schmach und die Verachtung, wodurch er schon von seiner Kindheit aus der wirklichen in eine idealische Welt verdrängt worden war, darauf zurückzugehen, hatte seine Denkkraft damals noch nicht Stärke genug. Darum machte er sich nun selbst unbilligere Vorwürfe, als ihm vielleicht irgendein anderer würde gemacht haben. In manchen Stunden verachtete er sich nicht nur, sondern er hasste und verabscheuete sich. Die Beichte, welche er daher dem Pastor Marquardt in dem an ihn gerichteten Briefe ablegte, war schrecklich und einzig in ihrer Art, so dass der Pastor Marquardt erstaunte, da er sie las. Denn vielleicht war ihm in seinem Leben nie so gebeichtet worden. Da Reiser diesen Brief abgegeben hatte, so wartete er nur darauf, wann er bei dem Pastor Marquardt würde vorgelassen werden. Und es wurde ihm ein Tag bestimmt, welchem er nun mit sonderbaren, vermischten Empfindungen von Furcht und Hoffnung und resignierter Verzweiflung entgegensah. Er hatte sich dabei auf eine sehr theatralische Szene gefasst gemacht, die ihm aber gänzlich misslang. Er wollte nämlich dem Pastor Marquardt zu Füßen fallen und seinen ganzen Zorn auf sich herab erbitten. Die ganze Anrede an ihn hatte er sich schon in seinen Gedanken entworfen und nun trug er sich beständig mit dieser Idee herum, wo er ging und stund, bis zu dem Tage, wo er bei dem Pastor Marquardt sollte vorgelassen werden. Allein während der Zeit ereignete sich für ihn ein höchst verdrießlicher Umstand. Sein Vater hatte von seinem Zustande gehört und war nach Hannover herübergekommen, um Fürbitte für ihn einzulegen, welches Reisern deswegen höchst unangenehm war, weil er keiner fremden Fürsprache zu bedürfen glaubte, sondern sich selbst schon für fähig genug hielt, durch seine affektvolle Anrede, die er sich erlernt hatte, das Herz des Pastor Marquardt zu rühren. Endlich erwachte er zu dem wichtigen Tage, wo er den Pastor Marquardt sprechen sollte. Und seine Fantasie ging nun mit lauter großen Dingen schwanger. Wie er voll Reue und Verzweiflung sich dem Pastor Marquardt zu Füßen werfen und dieser ihn dann gerührt aufheben und ihm verzeihen würde. Und da er nun endlich in das Haus des Pastor Marquardt kam und sich diesem so lange vorbereiteten Auftritte mit schauervoller Sehnsucht näherte, indem er draußen wartete, bis man ihn hereinrufen würde, kam endlich der Bediente heraus und sagte ihm, er solle nur hereinkommen, sein Vater sei schon bei dem Pastor Marquardt. Diese Nachricht war ein Donnerschlag für ihn. Er stand eine Weile wie betäubt da. In dem Augenblick scheiterte sein ganzer Plan. Er wollte den Pastor Marquardt ohne Zeugen sprechen. Denn nur ohne Zeugen fühlte er sich imstande, die ganze Szene mit dem Niederknien vor dem Pastor Marquardt und der rührenden und pathetischen Anrede an ihn zu spielen. In Gegenwart eines Dritten und vorzüglich nun in Gegenwart seines Vaters vor dem Pastor Marquardt niederzuknien, war ihm unmöglich. Er schickte den Bedienten wieder herein und ließ sagen, er müsste den Pastor Marquardt notwendig allein sprechen. Dies Gespräch wurde ihm abgeschlagen. Und statt der glänzenden und rührenden Szene, die er zu spielen dachte, musste er nun, indem er hereintrat, ohne ein einziges Wort von seiner ganzen, längst entworfenen Anrede vorbringen zu können, durch die Gegenwart seines Vaters bis zur Verachtung gedemütigt wie ein Missetäter dastehen. Es bemächtigte sich seiner hierbei ein Gefühl, das er in seinem Leben noch nicht gekannt hatte. Seinen Vater neben sich in bittender Stellung vor dem Pastor Marquardt stehen zu sehen, war ihm unerträglich. Alles in der Welt hätte er darum gegeben, dass dieser in dem Augenblick 100 Meilen weit entfernt gewesen wäre. Er fühlte sich in seinem Vater doppelt gedemütigt und beschämt. Und dann kam der Verdruss dazu, dass ihm die ganze Fußfallszene misslungen war. Alles ging nun so kalt, so gemein, so gewöhnlich zu. Reiser stand so unausgezeichnet wie ein ganz gemeiner, alltäglicher Bösewicht da, dem man über sein Betragen die verdienten Vorwürfe macht. Und er wollte sich doch selbst als einen recht großen Bösewicht schildern und selbst die härteste Strafe für sein Verbrechen nun auf sich herab erbitten. Allein kein Zufall in seinem Leben fügte sich vielleicht mehr zu seinem wahren Vorteil als eben dieser. Wäre es ihm diesmal mit der angelegten Szene gelungen, wer weiß, wozu er in der Folge noch geschritten und was für Rollen er würde gespielt haben. Vielleicht war dies eben der entscheidende Augenblick, wo sein Schicksal, ob er ein Heuchler und Spitzbube werden oder ein aufrichtiger und ehrlicher Mensch bleiben sollte, auf der Spitze stand. Die ganze Fußfallszene wäre doch im Grunde, obgleich nicht offenbare Heuchelei und Verstellung, doch wenigstens Affektation gewesen, und der Übergang von der Affektation zur Heuchelei und Verstellung, wie leicht ist der? Es war gewiss eine wahre Wohltat für Reisern, dass der Pastor Marquardt alle die überspannten Ausdrücke in seinem Briefe keiner Aufmerksamkeit würdigte und statt dadurch gerührt zu sein, sie lächerlich fand und sie für die unreife Geburt einer durch Romanen und Komödienlektüre erhitzten Fantasie erklärte. Mit dem Beifügen, wenn Reiser wirklich solch ein Bösewicht wäre, als er sich in dem Briefe geschildert hätte, so würde er sich nicht das Mindeste mehr um ihn bekümmern, sondern ihn als ein Ungeheuer verabscheuen. Und statt sich nun weiter in Erklärungen einzulassen, dass ihm das Vergangene verziehen sein solle, wenn er künftig sich anders betrüge und dergleichen, kam der Pastor Marquardt auf eine gar nicht empfindsame Art sogleich auf Reisers zerrissene Schuhe und Strümpfe und auf die Schulden, die er gemacht hatte und wie diese nun bezahlt und seine zerrissenen Kleidungsstücken wiederhergestellt werden sollten. Nicht einmal zu feierlicher Angelobung künftiger Besserung oder so etwas Rührendem ließ er Reisern kommen. Sein ganzes Benehmen gegen ihn, ob er sich gleich seiner nun wieder annahm, war rau und hart. Aber eben dies raue und harte Betragen war es, was Reisern aus seinem Schlummer weckte und ihn aus seiner idealischen Romanen- und Komödienwelt wieder in die wirkliche Welt versetzte. Insbesondere da ihm sein Roman, den er mit dem Pastor Marquardt zu spielen gedachte, misslungen war. Und er doch nun auch wieder aus seinem schrecklichen Zustande durch keine leere Fantasie ein Bauer zu werden und dergleichen, sondern wirklich herausgerissen werden sollte. Unzählige gute Vorsätze und Entschließungen drängten sich nun mit dieser Wendung seines Schicksals in seiner Seele wieder empor. Die misslungene Fußfallszene schmerzte ihn zwar noch immer. Endlich aber söhnte er sich auch darüber mit dem Schicksal aus, und so fing nun eine neue Epoche seines Lebens an. Er zog von dem Bürstenbinder aus und wurde bei einem Schneider eingemietet, bei dem er in derselben Stube wohnen und auf dem Boden schlafen musste. Die Frau Filter und der Hofmusikus, welche in demselben Hause wohnten, nahmen sich seiner wieder an, indem sie ihm wöchentlich einmal zu essen gaben. Die Frau Filter ließ ihn das kleine Mädchen, welches sie bei sich hatte, im Schreiben und im Katechismus unterrichten. Er besuchte die Schule wieder regelmäßig. Man schöpfte wieder neue Hoffnung von ihm. Selbst der Prinz ließ ihn zu sich kommen und sprach ihn in Gegenwart des Pastor Marquardt, der das Geld zu seiner Unterstützung vom Prinzen für ihn in Empfang nahm und damit seine Schulden tilgte. So ging nun wieder alles so weit gut. Und er fing nun an, wieder fleißig zu sein, obgleich seine äußere Situation auch hier seinem Studieren eben nicht zu günstig war. Denn in der Stube des Schneiders hatte er nichts wie sein angewiesenes Plätzchen, wo sein Klavier stand, das ihm zugleich zum Tische diente und unter welchem er zugleich seine ganze Bibliothek in ein kleines Bücherbrett aufgestellt hatte. Wenn er nun für sich las und arbeitete, so konnte er um sich her nicht Stille gebieten. Und solange der Winter dauerte, war er doch genötigt, in der Stube seines Wirts zu bleiben. Im Sommer zog er mit seinem Klavier und Büchern auf den Boden, wo er schlief und einsam und ungestört war. Er war kaum einige Wochen aus seinem vorigen Logis und von seinen vorigen Stubengesellschaftern G und M weggezogen, so ereignete sich ein fürchterlicher Vorfall, der ihn die Größe und Nähe der Gefahr, in welcher er geschwebt hatte, sehr lebhaft empfinden ließ. G. wurde nämlich eines Tages, da er im Chore sang, auf öffentlicher Straße in Verhaft genommen und sogleich geschlossen in eines der tiefsten Gefängnisse auf dem Tore gebracht, welches nur für die ärgsten Missetäter bestimmt ist. Reisern ergriff Beben und Entsetzen, da er ihn hinführen sah. Und was das Sonderbarste war, so machte der Gedanke, man möchte ihn etwa für einen Mitschuldigen des noch unbekannten Verbrechens seines ehemaligen Stubengesellschafters halten, dass sich gerade solche Merkmale der Scham und Verwirrung bei ihm äußerten, als wenn er wirklich ein Mitschuldiger gewesen wäre. So dass seine Angst beinahe so groß wurde, als ob er wirklich selbst ein Verbrechen begangen hatte. Dies war eine natürliche Folge seines von Kindheit an unterdrückten Selbstgefühls, das damals nicht stark genug war, den Urteilen anderer von ihm zu widerstehen. Hätte ihn jedermann für einen offenbaren Verbrecher gehalten, so würde er sich zuletzt vielleicht auch dafür gehalten haben. Endlich kam es denn heraus, dass sein ehemaliger Stubengesellschafter G. einen Kirchenraub begangen, Tressen von Altardecken bei der Nacht entwendet und um die in den Stühlen verwahrten, mit Silber beschlagenen Gesangbücher zu stehlen, sogar Schlösser aufgebrochen hatte. Das waren denn die Projekte gewesen, auf welche er ganze Tage hindurch auf dem Bette liegend gesonnen und gegrübelt hatte. Den eigentlichen Kirchenraub aber hatte er erst verübt, nachdem Reiser schon von ihm weggegangen war, ob er gleich vorher sich schon verschiedener Diebereien schuldig gemacht hatte. Auf G.'s Verbrechen stand nun eigentlich der Strang. Und Reisern wandelte immer die Furcht vor einem ähnlichen Schicksal an, so oft er dachte, wie nahe er diesem Menschen gewesen war und wie leicht er stufenweise von ihm zu einem Wagstück nach dem anderen hätte verführt werden können, da mit der Expedition auf der Kircheninsel schon ein so heroischer Anfang gemacht worden war. Reiser würde in dem nächtlichen Kirchenraube immer auch mehr Heroisches als Niederträchtiges gefunden haben. Und es würde G. vielleicht nicht schwerer geworden sein, ihn zur Teilnehmung an einer solchen Expedition als zu der auf der Kircheninsel zu bereden. Wer weiß, ob nicht auch diese Reflexion oder dies dunkle Bewusstsein mit zu Reisers Verwirrung beitrug, so oft von G. gesprochen wurde. Es deuchte ihm nur noch ein so kleiner Schritt zwischen ihm und dem Verbrechen, zu dem er hätte verleitet werden können, dass es ihm ging wie einem, dem vor einem Abgrunde schwindelt, von welchem er noch weit genug entfernt ist, um nicht hereinzustürzen, der sich aber dennoch selbst durch seine Furcht unaufhaltsam hingezogen fühlt und schon in dem Abgrunde zu versinken glaubt. Die leichte Möglichkeit, an G.'s Verbrechen teilzunehmen, welche Reiser bei sich empfand, erweckte bei ihm fast ein ähnliches Gefühl, als ob er wirklich daran teilgenommen hätte, woraus sich also seine Angst und Verwirrung sehr gut erklären lässt. Indes kam es mit G. so weit nicht, dass er gehangen wurde, sondern nachdem er einige Monate im Gefängnis gesessen hatte, ward sein Urteil dahin gemildert, dass er über die Grenze gebracht und des Landes verwiesen wurde. Reiser hat von seinem Schicksale nachher nichts weiter erfahren können. So endigte es sich also mit dem eigentlichen sterbenden Sokrates, von welchem Reiser so lange den Spottnamen tragen musste, da er doch nicht den sterbenden Sokrates selbst, sondern nur einen unbedeutenden Freund desselben vorgestellt hatte, der nicht viel mehr tat, als dass er in einem Winkel stand und weinte, indes der sterbende Sokrates zur Rührung aller Zuschauer den Giftbecher trinken und sich auf dem Todbette noch in dem glänzendsten Lichte zeigen konnte. Reiser hatte damals schon seit länger als einem Jahre angefangen, sich ein Tagebuch zu machen, worin er alles, was ihm begegnete, aufschrieb. Dies Tagebuch geriet ihn ziemlich sonderbar, weil er keinen einzigen Umstand seines Lebens und keinen einzigen von den Vorfallenheiten des Tages, er mochte so unbedeutend sein, wie er wollte, darin ausließ. Da er nur lauter wirkliche Begebenheiten und seine Fantasien, die er den Tag über hatte, nicht mit aufschrieb, So mussten die Erzählungen von den Begebenheiten des Tages ebenso kahl und abgeschmackt und ohne alles Interesse sein, wie diese Begebenheiten selbst waren. Reiser lebte im Grunde immer ein doppeltes, ganz voneinander verschiedenes inneres und äußeres Leben. Und sein Tagebuch schilderte gerade den äußeren Teil desselben, der gar nicht der Mühe wert war, aufgezeichnet zu werden. Den Einfluss der äußeren, wirklichen Vorfälle auf den inneren Zustand seines Gemüts zu beobachten, verstand Reiser damals noch nicht. Seine Aufmerksamkeit auf sich selbst hatte noch nicht die gehörige Richtung erhalten. Indes verbesserte sich doch sein Tagebuch mit der Zeit, indem er anfing, nicht nur seine Begebenheiten, sondern auch seine Vorsätze und Entschließungen darin aufzuzeichnen, um nach einiger Zeit zu sehen, was er davon in Erfüllung gebracht hatte. Er machte sich schon damals selber Gesetze, die er in seinem Tagebuch aufschrieb, um sie in Erfüllung zu bringen. Auch tat er sich selbst zuweilen feierliche Gelübde, zum Beispiel früh aufzustehen, den Tag, seine Stunden ordentlich einzuteilen und dergleichen mehr. Aber es war sonderbar. Gerade die feierlichsten Vorsätze, welche er fasste, pflegten gemeiniglich am spätesten und kältesten in Erfüllung zu gehen. Wenn es zur Ausführung im Kleinen kam, so war das Feuer der Fantasie erloschen, womit er sich die Sache im Ganzen und mit allen ihren angenehmen Folgen zusammengenommen gedacht hatte. Wenn er sich hingegen alles schlechtweg und ohne allen Prunk und Feierlichkeit vornahm, so ging die Ausführung oft weit eher und besser vonstatten. An guten Vorsätzen war er unerschöpflich. Dies machte ihn aber auch beständig mit sich selber unzufrieden, weil der guten Vorsätze zu viele waren, als dass er sich selber jemals hätte ein Genüge tun können. 3 Tage, wo er einmal ununterbrochen mit sich zufrieden gewesen war, zeichnete er als eine große Merkwürdigkeit in seinem Leben auf, welche es auch wirklich für ihn war, denn diese 3 Tage waren fast, solange er denken konnte, die einzigen in ihrer Art. Es war aber gerade diese 3 Tage über ein glücklicher Zusammenfluss von Umständen, heiteres Wetter, gesundes Blut, freundliche Gesichter bei denen Personen, zu denen er kam, und wer weiß was mehr, wodurch ihm die Ausführung seiner guten Vorsätze nun merklich erleichtert wurde. Er nahm übrigens zu allerlei Mitteln seine Zuflucht, um sich fromm und tugendhaft zu erhalten. Vorzüglich suchte er alle Morgen, edle und gute Gesinnungen in sich zu erwecken, indem er Popens allgemeines Gebet, das er sich englisch aufgeschrieben und auswendig gelernt hatte, hersagte und wirklich, so oft er es sagte, dadurch gerührt und zu guten Vorsätzen und Entschließungen aufs Neue belebt wurde. Dann hatte er eine Anzahl Lebensregeln aus seinem Buche ausgeschrieben, die er des Tages über zu gewissen bestimmten Zeiten las, und ein paar Chorarien, welche etwas zur Tugend und Frömmigkeit vorzüglich Aufmunterndes hatten, wurden ebenfalls täglich zu bestimmten Stunden sehr gewissenhaft von ihm gesungen. Wären nun hierbei seine äußeren Verhältnisse nur etwas günstiger und aufmunternder geworden, so hätte Reiser mit diesen Vorsätzen und Bestrebungen, die doch bei einem jungen Menschen in seinem Alter, er war damals etwas über 16 Jahre, wohl sehr selten sind, ein Muster von Tugend werden müssen. Aber dies war es, was ihn immer wieder niederschlug, die Meinung der Menschen von ihm, welche er mit Gewalt nicht umändern konnte und die doch unerachtet aller seiner Bestrebungen, ein besserer Mensch zu werden, sich nicht ganz wieder zu seinem Vorteil lenken wollte. Er schien es nun einmal zu sehr verdorben und zu sehr die Erwartung aller von ihm getäuscht zu haben, als dass er sich je die vorige Achtung und Liebe der Menschen hätte wieder erwerben können. Insbesondere war ein Verdacht auf ihn gefallen, der ihn sehr unverdienterweise traf. Dies war der Verdacht der Lüderlichkeit, weil er bei einem so lüderlichen Menschen wie G. war gewohnt hatte. Reiser war so weit hiervon entfernt, dass ihm 3 Jahre nachher, da er zufälligerweise ein anatomisches Buch zu sehen bekam, über gewisse Dinge ein Licht aufging, wovon damals seine Begriffe noch sehr dunkel und verworren waren. Sein Lesen aber bei dem Bücherantiquarius und sein Komödiengehen wurde ihm am schlimmsten ausgelegt und immer noch für ein unverzeihliches Vergehen gehalten. Nun fügte es sich gerade, dass eine Gesellschaft Luftspringer nach Hannover kam. Und weil ein Platz nur eine Kleinigkeit kostete, so ging er einen einzigen Abend hin, um diese halsbrechenden Künste mit anzusehen. Man hatte ihn erblickt. Und weil dies nun auch eine Art von Komödie war, so hieß es, sein alter Hang sei nun wieder erwacht. Und es gehe kein Abend hin, dass er nicht den Schauplatz bei den Luftspringern besuchte. Da trüge er nun wieder sein Geld hin, man sehe hieraus schon, dass doch nun nichts aus ihm werden würde. Seine Stimme war viel zu ohnmächtig, um sich gegen die Aussage derer zu erheben, die ihn alle Abend bei den Luftspringern wollten gesehen haben. Kurz, der einzige Abend, an welchem er hierher ging, brachte ihn wieder weiter in der Meinung der Menschen zurück, als ihn sein ganzer bisheriger Fleiß und regelmäßiges Betragen darin hatte vorwärts bringen können. Hierzu kamen nun noch einige Sachen, die ihn sehr niederschlugen. Das Neujahr kam wieder heran, und er freute sich schon darauf, dass er nun bei dem Aufzug mit Fackeln und Musik doch wieder die Vorrechte seines Standes genießen, in Reihe und Glied mit den übrigen gehen und auch nun nicht mehr wie das vorige Mal einer der Letzten in der Ordnung sein würde. Um nun aber die Fackel und seinen Anteil zur Musik und sonstigen Kosten bezahlen zu können, wartete er nur auf die Austeilung des Chorgeldes, das er sich mit saurer Mühe im Frost und Regen hatte ersingen müssen. Und indem er nun zum Direktor kam, um es in Empfang zu nehmen, war es dem Konrektor eingefallen, für die Privatstunden, die Reiser in Sekunda bei ihm gehabt und nicht bezahlt hatte, Beschlag darauf zu legen. Reiser ging zu dem Konrektor hin und bat ihn flehentlich, ihm nur die Hälfte von dem Chorgelde zu lassen, allein dieser war unerbittlich. Und da Reiser wieder zum Direktor kam, so machte ihm auch der die bittersten Vorwürfe, dass er aufs Neue in der Komödie bei den Luftspringern gewesen wäre und sich sogar auf dem Markte vor der Schule Honig und Brot gekauft und das auf der Straße gegessen habe. Eine Sache, die Reiser für sehr etwas Unschuldiges und auch nicht für erniedrigend hielt, die ihm aber jetzt als die größte Niederträchtigkeit ausgelegt wurde und worüber ihn der Direktor einen schlechten Buben schalt, der weder Ehre noch Scham hatte und mit dem er sich nicht weiter befassen wollte. Nicht leicht war Reiser wohl in seinem ganzen Leben trauriger und niedergeschlagener gewesen, als da er jetzt vom Direktor zu Hause ging. Er achtete Wind- und Schneegestöber nicht, sondern irrte wohl anderthalb Stunden auf dem Wall und in der Stadt umher und überließ sich seinem Gram und seinen lauten Klagen. Denn alles war ihm nun auf einmal fehlgeschlagen. Sein Bestreben, sich bei dem Direktor durch sein Betragen wieder in Gunst zu setzen, seine Hoffnung, ein gutes Chorgeld zu erhalten, welches ohnedem zu Neujahr immer am beträchtlichsten zu sein pflegte, und sein sehnlicher Wunsch am morgenden Tage, dem Aufzuge mit Fackeln und Musik beizuwohnen und dort öffentlich mit in Reihe und Gliede zu gehen. Was ihn aber am meisten schmerzte, war doch im Grunde das Letzte. Und dies war sehr natürlich, denn durch seine Teilnehmung an dem Aufzuge fühlte er sich gleichsam in alle Rechte seines Standes, die ihm so sehr verleidet waren, wieder eingesetzt. Davon ausgeschlossen zu bleiben, deuchte ihm eine der größten Widerwärtigkeiten, die ihm nur begegnen konnte. Das war auch die Ursache, weswegen er den Konrektor um Erlassung der Hälfte von dem Chorgelde so flehentlich gebeten hatte, welches zu tun er sich sonst nie würde erniedrigt haben. Alle sein Sinnen und Denken Geld zu bekommen, half nichts. Er konnte sich keine Fackel kaufen und musste den folgenden Abend, während das alle seine Mitschüler im glänzenden Pomp unter einer Menge von Zuschauern über die Straße zogen, traurig an seinem Klavier zu Hause sitzen. Er suchte sich zu trösten, so gut er konnte. Aber da er von fern die Musik hörte, so tat dies eine sonderbare Wirkung auf sein Gemüt. Er dachte sich lebhaft den Glanz der Fackeln, die Menge der Zuschauer, das Getümmel und seine Mitschüler als die Hauptpersonen dieses prachtvollen Schauspiels. Und sich nun ausgeschlossen, einsam und von aller Welt verlassen. Dies versetzte ihn in eine Wehmut, die derjenigen völlig ähnlich war, da seine Eltern ihn oben auf der Stube allein gelassen hatten, während dass sie unten bei dem Wirt bei einer Gasterei waren, von welcher das frohe Gelächter und Klingen mit den Gläsern zu ihm hinauf erschallte, und er sich da auch so einsam und von aller Welt verlassen fühlte und sich aus den Liedern der Madame Guillon tröstete. Dergleichen Vorfälle drängten ihn dann immer wieder aus der Welt in die Einsamkeit. Er war nicht vergnügter, als wenn er allein bei seinem Klavier sitzen und für sich lesen und arbeiten konnte, und wünschte nichts sehnlicher, als dass es bald Sommer sein möchte, um auf dem Boden, wo sein Bett stand, den ganzen Tag allein zubringen zu können. Und da nun dieser sehnlich gewünschte Sommer kam, so genoss er nun auch zuallererst die Wonne des einsamen Studierens. Er lieh sich seit einiger Zeit wieder Bücher vom Antiquarius, aber sein Geschmack fiel nun auf lauter wissenschaftliche Bücher. Seine Romanen- und Komödienlektüre hatte seit jener schrecklichen Epoche seines Lebens gänzlich aufgehört. NDR Kultur